Laut der Meldung der südkoreanischen Zeitung Kyunghyang Shinmun seien die südkoreanischen Truppen am 2. Juni für die Teilnahme an der gemeinsamen Militärübung RIMPAC, die von den USA geleitet werde, in die entsprechenden Gewässer abgefahren. Die Übung ziele auf die Seeblockade gegen die TVRK. Die gemeinsame Militärübung, die bis zum 4. August in den Gewässern in der Umgebung von Hawaii, USA im größten Ausmaß stattfinde, soll als eine gemeinsame Schlachtübung von den USA, Japan und Südkorea angesichts der sogenannten Drohung der TVRK mit ballistischen Raketen abgehalten werden. Vor Beginn des Manövers werde der Zerstörer der südkoreanischen Marine gemeinsam mit den amerikanischen und japanischen Schiffen eine Raketenalarmübung durchführen, wo sie durch Übertragungsstation der US-Armee Informationen über Raketen gemeinsam bekommen.